die aus ihren Kellern stiegen, fanden nicht mehr allzu viel vom Haus. Denn das, was vom Dorf noch stehen geblieben, sah wie das im nahen Dresden aus. Wer dem Aufruf folgte, konnte werden, was man eben alles werden kann. Hast du keine Axt, dann wirst du Maurer. Hast du eine, wirst du Zimmermann. Die wir aufbauen wollten, hatten sehr wenig Zeit und kaum etwas zum Kochen. Und schmissen mit Holzlatten immer nach den Ratten, die nachts aus ihren Löchern krochen. Im Winter starben Hände ab und Ohren. Früh klopften sie vom Schnee das Deckbett frei. Der Sack Kartoffeln war nun auch erfroren. Und wochenlang gab's süßen, süßen Brei. Dachziegelbeschaffung mit dem Fahrrad nach Hoyerswerda, voll Gummi bereift. Und in dem Dachziegelwaggon geschlafen, dass keine Konkurrenz sich dran vergreift. Die wieder aufbauen wollten, hatten sehr wenig Zeit und kaum etwas zum Kochen. Und schmissen mit Holzlatten immer nach den Ratten, die nachts aus ihren Löchern krochen. 46 stand die ganze Truppe das erste Mal zum Dorfplatz in Spalier und nahm den Wilhelm Pieck unter die Lupe. Der öffnete sich selbst die Autotür. Die Häuser, die am Ende endlich standen, sahen zwar nicht wie die in Dresden aus, doch die Bauern, die aus ihren Kellern stiegen, stiegen hoch die Treppe in ein Haus. Die ist wieder aufgebaut, die hatten sehr wenig Zeit und kaum etwas zum Kochen. Und schmissen mit Holzlatten immer nach den Ratten, die nachts aus ihren Löchern krochen.